Erster und der Herr sprach zu Mose, zweiter höre. Ich habe Bezalel, den Sohn Uris und Enkelhurs vom Stamm Juda, persönlich ausgewählt und ihn mit Gottes Geist erfüllt. Dritter, ich habe ihm künstlerisches Verständnis, Verstand, Wissen und viele Fähigkeiten gegeben. Vierter, damit er Kunstwerke entwerfen und sie aus Gold, Silber, Kupfer herstellen kann. Fünfter, er soll auch Edelsteine bearbeiten, um sie einzusetzen, und Holz bearbeiten, um alle möglichen Arbeiten zu machen. Sechster, ich habe ihm auch Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamm Dan, zur Seite gestellt. Außerdem habe ich allen geschickten Handwerkern Fähigkeiten gegeben, damit sie alles herstellen können, was ich dir befohlen habe. Siebter, dazu gehören das Zelt der Begegnung, die Bundeslade mit ihrem Deckel und alle Gegenstände, die zum Zelt gehören. Achter, auch sollen sie den Tisch mit seinen Gegenständen, den Leuchter aus reinem Gold mit all seinen Gegenständen und den Räucheraltar machen. Neunter, ebenso den Brandopferaltar mit all seinen Gegenständen und das Waschbecken mit seinem Untergestell. Zehnter, sie sollen auch die besonderen Gewänder und die anderen heiligen Kleider für den Priester Aaron sowie die Kleider für seine Söhne für ihren Dienst als Priester herstellen. Elfter, außerdem sollen sie das Salböl und das duftende Räucherwerk für den heiligen Gebrauch machen. Sie sollen alles genauso herstellen, wie ich es dir befohlen habe. Zwölfter, und der Herr sagte zu Mose, 13. Du sollst den Israeliten sagen, haltet meine Sabbate ein. Denn der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle Generationen, damit ihr wisst, dass ich, der Herr, euch heilig mache. 14. Deshalb sollt ihr den Sabbat halten, denn er ist euch heilig. Wer ihn entweiht oder am Sabbat arbeitet, muss sterben und soll aus seinem Volk entfernt werden. 15. 6 Tage lang dürft ihr arbeiten, aber der 7. Tag ist ein Sabbat, ein Tag der völligen Ruhe, der dem Herrn gehört. Jeder, der am Sabbat arbeitet, muss sterben. 16. Die Israeliten sollen den Sabbat halten und ihn von Generation zu Generation feiern, denn dies ist ein ewiger Bund. 17. Er soll für immer ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten sein. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erholte sich. 18. Als der Herr das Gespräch mit Mose auf dem Berg Sinai beendet hatte, gab er ihm die 2 Gesetzestafeln. Sie waren aus Stein und vom Finger Gottes beschrieben.